24. Dezember 2013. Während die übrige Welt von weißen Weihnachten träumt, tobt im Südpolarmeer ein gewaltiger Schneesturm. Direkt über der Akademik Schokalski. An Bord des Schiffes sind 74 Passagiere, Wissenschaftler, Besatzungsmitglieder und Touristen. Es ist bitterkalt, die Sicht so schlecht, dass man die Hand vor Augen nicht sehen kann. Die Schokalski, ein für kommerzielle Polarfahrten umgebauter russischer Expeditionsfrachter, ist auf dem Rückweg aus der Antarktis. Doch als das Wetter umschlägt, gerät das Schiff in Packeis und bleibt 185 Kilometer vor der Küste stecken. Die Akademik Schokalski kann nicht mehr vor und nicht mehr zurück. It was deeply frustrating actually because that was the last day on the continent. That was the last bit of work we had to do. Es war frustrierend, weil wir gerade mit allen wissenschaftlichen Messungen fertig waren. Es war unser letzter Tag in den Gewässern vor der Antarktis. Wir waren durch treibendes Eis hindurch unterwegs hinaus auf das offene Südpolarmeer. Gerade hatten wir Kurs auf Australien genommen. Aber als wir nur noch etwa 2 Seemeilen vom Rand der Eisschollen entfernt waren, saßen wir auf einmal fest. Across the different ocean boundaries back to Australia, and we were just 2 to 4 nautical miles from a sea ice edge when we got caught. Expeditionsleiter Chris Turney setzte einen Notruf ab. Eine beispiellose Rettungsaktion lief an. Die Touristen bekamen mehr Abenteuer, als sie gebucht hatten, und Turney sorgte dafür, dass die ganze Welt das Warten auf die Kavallerie und den Alltag an Bord der Akademik Schokalski über das Internet mitverfolgen konnte. It's just wonderful to be able to speak to people back at home. Let them know everyone's okay and communicate the science we're doing as well alongside that. Es war großartig, dass wir unseren Familien zu Hause persönlich sagen konnten, dass es uns gut geht. Die Leute waren sogar an unserer wissenschaftlichen Arbeit interessiert. Es war unglaublich. Wir saßen hier zwischen dem 66. und 67. südlichen Breitengrad und konnten mit jedem in der Welt reden. I just think it's mind-blowing. We're at 66, 67 degrees south and we're chatting like this. Die Expedition war unterwegs auf den Spuren des legendären australischen Polarpioniers Douglas Mawson, der 1911 selbst mit seiner Expedition in der Antarktis festsaß. 3 Jahre lang waren Mawson und seine Männer völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Passagiere der gestrandeten Schokalski aber twitterten Weihnachtsgrüße, sendeten Online-Videotagebücher und feierten Neujahr mit einem selbstgedichteten Lied auf YouTube. We're the AAE who have travelled far, having fun doing science in Antarctica. Lots of snow and lots of ice, lots of penguins which are very, very nice. Eine Havarie als Medienereignis. Jeder Bergungsversuch war in den Abendnachrichten. Auf einmal wollte man überall auf der Welt wissen, was in der Antarktis passierte. Erst schickten die Australier einen Eisbrecher, dann die USA. Schließlich wurden die Touristen und Wissenschaftler per Helikopter von der Akademik Schokalski auf einen chinesischen Frachter und dann in Sicherheit gebracht, bevor das Packeis auch noch das Schiff, das zur Rettung kam, einschloss. Die Besatzungen blieben zurück, aber nach 9 Tagen im Eis hatten die Wissenschaftler und Antarktistouristen wieder mehr oder weniger festen Boden unter den Füßen. A mission to rescue passengers stranded on a stricken ship in Antarctica has begun. Tourists and scientists are being ferried off the ice-bound ship by helicopter after being iced in for 9 days. Mit 14 Millionen Quadratkilometern ist die Antarktis die größte Gefriertruhe der Welt. Hier sitzen alle in einem Boot. Oder besser, in einem Eisbrecher, witzelt der australische Geologe Adam Todd. Ob Abenteurer, Polar- und Klimaforscher, Touristen oder die Besatzungen von Versorgungstransportern. Wer in Schwierigkeiten gerät, dem wird selbstverständlich geholfen. Anderswo ist vielleicht Eiszeit zwischen den Russen und den Amerikanern, den Briten und Franzosen, zwischen China und dem Rest der Welt. Adam Todd aber weiß aus eigener Erfahrung, nicht in der Antarktis. As a continent, because it has a wonderful international feel about it, even when there are major differences between countries and on a political basis, there's no problem down in Antarctica. Die Antarktis ist wirklich international. Selbst wenn sich Länder in den Haaren liegen, im Eis ist das alles vergessen. Wir helfen uns gegenseitig und wer in Not gerät, den retten wir. Die politischen Meinungsverschiedenheiten gibt es in der Antarktis nicht. There's always this mutual assistance, help, getting people out of trouble, whatever. The political problems in this world don't impinge upon Antarctica. Go ahead, Gary. Okay, confirm this was the yacht who called the Mayday and confirm 12 people off, please. Roger, you can tell him that we've got through at this stage 2 helicopters and a cable are winching on the way. Roger that. Koordiniert werden Rettungsaktionen in der Antarktis von der australischen Behörde für Seesicherheit. Sie hat ihren Sitz in Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens, dem Zentrum der australischen Polarforschung. Michael Kinley und Jan Lieser waren dafür verantwortlich, die Touristen von der festgefrorenen Akademik Schokalski zu evakuieren. Moderne Kommunikationsmittel machten ihren Job einfacher, aber für beide war es eine Premiere. Zum ersten Mal mussten Touristen aus einer Notlage in der Antarktis gerettet werden. Michael Kinley und Jan Lieser aber sind sicher, dass es nicht die letzten waren. Certainly all of the countries that are involved in the Antarctic region are paying a lot of attention to the growing number of tourist vessels that are touring the region. Alle Länder, die in der Antarktis forschen, stellen fest, dass immer mehr Schiffe mit Touristen im Südpolarmeer unterwegs sind. Die Gegend ist ein so sensibles Ökosystem, dass sie kein Massenausflugsziel werden darf. Die Antarktis ist so abgelegen. Jede Notsituation ist eine ernste Sache. Das Wetter ist unberechenbar. Es kann von einem Moment auf den anderen umschlagen. Und gibt es viel Schnee, dann wird der Rumpf eines Schiffes wie von Klebstoff festgehalten. The additional trouble is a very thick snow load. If the snow cover on sea ice is sufficiently thick enough, it actually acts as superglue with the ship's hull. Neben der Behörde für Seesicherheit finden sich in Hobart fast 2 Dutzend wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, die sich mit der Antarktis beschäftigen oder dort forschen. Hobart ist nicht das Ende der Welt, aber man kann es von dort aus sehen und spüren. Der eisige Nordwestwind, der einem ins Gesicht bläst, kommt direkt aus dem Südpolarmeer. Wenn sie nicht gerade auf Forschungsfahrt ist, dann liegt unten am Pier die Aurora Australis, das 4000 Tonnen Flaggschiff der australischen Antarktisabteilung. Ein 95 Meter langer, leuchtend orange gestrichener Eisbrecher, halb Versorgungsschiff, halb schwimmendes Hightech-Labor. Ein paar Schritte weiter schickt Hobarts Audiostadtführer Besucher zu den lebensgroßen Bronzestatuen australischer Polarpioniere. Hunter Street is where Hobart began. These two sculptures by Stephen Walker symbolize Tasmania's Antarctic connections and capture something of Hobart's links with the heroic days of Antarctic exploration. Die Antarktis ist in Hobart immer und überall, sogar an der Universität. Der Meeresbiologe Andrew McMinn leitet dort einen weltweit einmaligen Studiengang. Das Fach Antarktis, in dem man sogar promovieren kann. Von seinen Studenten wird ihr Ausbilder liebevoll Professor Pohl genannt. It's an awesome place, and until you really go there and experience it, you can't really understand how inspiring it is and how much passion it actually engenders. Die Antarktis ist ein fantastischer Ort. Bevor man nicht selbst einmal dort gewesen ist, kann man nur schwer verstehen, wie inspirierend diese Landschaft ist und welche Leidenschaft sie hervorruft. Ich war schon 14 Mal dort. Und ob Klimawandel, Fischbestände oder die CO2-Belastung der Meere, die Antarktis ist auch ein Ort, an dem die Wissenschaft global gesehen etwas bewirken kann. Dort sind bedeutende Forschungsprojekte im Gang und man hat die Genugtuung, etwas Wichtiges zu tun. It's a place where our science can make a difference. Big science gets done down there. You collaborate more than you would in most other projects, and you feel as though you've achieved something really significant. Ein Kontinent, der menschenleer ist, unwirtlich und lebensfeindlich, ohne Urbevölkerung und an vorderster Front in der Diskussion um den Klimawandel. Die Antarktis ist so einmalig wie das Dokument, das eine friedliche internationale Nutzung des Kontinents regelt. Im Jahr 1961 trat der Antarktis-Vertrag in Kraft. Das Abkommen bestimmt, dass die Antarktis weder wirtschaftlich noch militärisch genutzt werden darf, sondern der Wissenschaft vorbehalten bleiben soll. Mit 42% der Gesamtfläche beansprucht Australien das größte Gebiet auf dem Kontinent. Für Professor Paul Andrew McMinn ist das nicht nur ein Privileg, sondern auch eine große Verantwortung. There are a number of nations, less than 10, that claim parts of Antarctica. The Antarctic Treaty was to stop those conflicts, so people put aside their claims and aren't going to in any way assert them. Rund 10 Nationen beanspruchen Gebiete in der Antarktis, aber im Vertrag steht, dass kein Land diese Ansprüche geltend machen kann. Sie sind sozusagen eingefroren. Australien liegt rein geografisch der Antarktis am nächsten. Deshalb haben wir das größte Gebiet, das wir mit anderen Ländern zu Forschungszwecken teilen. Guter Wille ist alles, denn eine Antarktis-Polizei gibt es nicht. Antarctica is put aside for a place of peace and science, but that's based on the goodwill of everyone agreeing. There's no Antarctic policeman around. Good morning, everyone. What I want to talk to you about today in the first lecture is ice coring and the use of ice cores as paleoclimate indicators. Vorlesungssaal 3 an der Universität Tasmanien in Hobart. Die Vorhänge sind zugezogen, der Dia-Projektor surrt. Die etwa 60 Studenten im Antarktis-Grundkurs lernen über die Charakteristiken von Pack- und Schelfeis. Ihre Dozenten sind keine Theoretiker, sondern haben langjährige Antarktis-Erfahrung. Ozeanographen, Wetterexperten, Geologen und Gletscherkundler, Zoologen, Meeresbiologen oder Klimaforscher wie Martin Riddle. Er untersucht seit Jahrzehnten, wie sehr der Mensch seine Umwelt beeinflusst. Die Antarktis, sagt Riddle, ist wie ein Kanarienvogel in einer Kohlemine. Ein natürliches Frühwarnsystem. It's one of the most sensitive parts of the world to climate change processes. Dieser Teil der Welt reagiert hochsensibel auf Klimaveränderungen und die Prozesse, die sie verursachen. In der Antarktis sind die Folgen eines Klimawandels früher zu beobachten als sonst wo auf der Erde. Und gleichzeitig sind dort wie in einem Tiefkühlarchiv längst vergangene Klimaperioden in den Eismassen konserviert. But it's also really important because there are long-term records of past climates locked away in the Antarctic ice. Eine Flugverbindung mit Landebahn im Eis während der Sommermonate, 4 Außenposten und ein eigener Eisbrecher. Das Antarktis-Programm kostet Australien jährlich über 100 Millionen Euro. Niemand aber gibt mehr Geld in der Antarktis aus als die Chinesen. China plant eine neue Basis, bereits die dritte. Nicht in einer Bucht am Rand des Südpolarmeeres, sondern mitten im Eis. 2000 Kilometer landeinwärts an einer Stelle, die Dom A genannt wird. Mit 4200 Meter über dem Meeresspiegel ist Dom A die höchste Erhebung in der Antarktis. Unablässige Schneestürme, Temperaturen bis minus 40 Grad. Jack Holt kennt die Gegend gut. Der US-Gletscherkundler nennt sie die weiße Hölle. Dass die Chinesen dort eine Basis errichten wollen, hat für Holt nicht das Geringste mit Wissenschaft zu tun, sondern nur mit Politik. Well, I think there's it's a little appealing, you know, in some ways to go to the very highest, coldest point in Antarctica and establish a base. Es ist verlockend, eine Basis auf dem höchsten und kältesten Punkt der Antarktis zu errichten. Denn das ist ein Symbol, ein Signal an alle übrigen Nationen, die hier sind. Den Chinesen geht es nur darum, uns Amerikanern und anderen Nationen zu zeigen, seht her, wir sind da, wo es am schwierigsten ist. Wir haben es geschafft. Und das ist eine amerikanische Basis. So, you know, it's a matter of presence and a signal to others to say, yes, we're here, it's difficult, we made it. So for Dome, we are trying to drill the ice core. Höflichkeitsbesuch einer chinesischen Expedition in Casey Station, der Basis der Australier. Gefilmt von Eddie Albert, dem Stationsarzt. Besuch ist nichts Ungewöhnliches in Casey, denn Kooperation ist Tradition in der Antarktis. Selbst während des Kalten Krieges haben Russen und Amerikaner in der Antarktis zusammengearbeitet und Forschungsergebnisse ausgetauscht. Die Chinesen aber hält Mediziner Eddie Albert für Geheimniskrämer. I'm very surprised. I didn't realize that you are doing some friendly competition. Oh yeah. Yeah. And I think we can find the opportunity to collaborate. Das gebrochene Englisch sei nur Fassade, die Freundlichkeit aufgesetzt. Arzt Eddie Albert spricht aus, was viele der Australier in der Antarktis nur denken. Offiziell sucht jedes Land dort nach dem Heiligen Gral, einem 1 Million Jahre alten Eisbohrkern, der helfen soll, die Geheimnisse der Klimaforschung zu enträtseln. Albert aber glaubt, dass China und andere Nationen versuchen, den Australiern, die seit mehr als 100 Jahren in der Antarktis forschen, einen Eisbären aufzubinden. Why do the Americans interested in being here? Why all of a sudden are we finding other nations, you know, Italy, France, China, suddenly, you know, contributing millions of dollars? Was machen die Amerikaner hier? Und warum bauen Länder wie Italien, Frankreich und China für Abermillionen neue Antarktisstationen? Bestimmt nicht, um noch mehr Forschung zu betreiben. Jeder, der sich in der Antarktis auch nur ein wenig auskennt, vermutet, dass es ihnen nur um Rohstoffe geht. I think most people who've been, you know, in and out of the Antarctic Division or their equivalents are fairly convinced that it's about minerals. 45 Milliarden Barrel Öl und gigantische Mengen Erdgas sollen unter der Eisschicht der Antarktis liegen. Dazu enorme Vorkommen an Eisenerz, Kohle, Gold und Platin. Mehr als 100 Jahre nach dem Wettlauf zum Südpol gibt es dort ein neues Rennen. Wer kommt als Erster an die Bodenschätze heran? Als der Antarktis-Vertrag 1961 ausgehandelt wurde, waren es die Australier, die durchsetzten, dass kein Land dort Rohstoffe fördern dürfe. Der Vater von Klimaforscher Martin Riddle gehörte damals zur australischen Delegation. Mein alter Herr sagte immer, die Antarktis schützt sich selbst, erinnert sich Riddle. Kein Ort der Welt ist abgeschiedener und unzugänglicher. Für Riddle aber ist das alles Schnee von gestern. Statt Forscher und Touristen müssen das nächste Mal vielleicht schon Ölbohrer oder Gassucher aus dem Eis gerettet werden. Who knows what will happen if the pressure on resources, mineral resources and oil exploration increases into the future? Wer weiß, was passiert, wenn künftig der Druck, immer mehr Öl zu fördern, noch größer wird? Als ich vor 20 Jahren ins australische Antarktis-Programm kam, scherzte mein Chef, dass es sich erst lohnen würde, Öl in der Antarktis zu fördern, wenn ein Barrel 65 US-Dollar kostet. Er fand das urkomisch, denn er dachte nicht im Traum daran, dass der Preis so hoch gehen würde. Aber heute ist Rohöl um vieles teurer. And he said that with a smile on his face because it would never be possible that it would be that expensive. And of course we've seen it much more expensive than that. Antarctica's glacial ice is in the form of a huge ice sheet, which are more akin to valley glaciation and a much larger ice sheet or an ice dome. Zurück im Vorlesungssaal 3 der Uni Tasmanien in Hobart. Die Studenten des Antarktis-Grundkurses pauken Gletscherkunde. Wie die gigantischen Eismassen entstanden sind und warum sie zusehends verschwinden. Die Eisschmelze in der Arktis hat in der nördlichen Hemisphäre auch zu politischem Tauwetter geführt. Russland, Kanada und die USA reden miteinander über ihre Grenzen. Am Südpol legt der Antarktis-Vertrag die Jagd auf Rohstoffe bisher auf Eis. Aber wie lange noch? Auch Professor Paul Andrew McMinn hat darauf keine eindeutige Antwort. Australien jedenfalls will keinen kalten Krieg in der Antarktis. Auch wenn der Einfluss der ältesten Polarnation auf dem weißen Kontinent langsam dahinschmilzt. Definitely science is the major focus. It's the currency of the Antarctic Treaty. What gives Australia's claim legitimacy? And that's how it gains credibility with the other Antarctic Treaty partners. Wir konzentrieren uns auf die Forschung. So steht es im Antarktis-Vertrag und nur so kann Australien seinen Gebietsanspruch in der Antarktis auch rechtfertigen. Der Kontinent soll ein Ort für die Wissenschaft bleiben, kein Schlachtfeld für Öl- oder Gasvorkommen. Aber es wird schwer sein, das Förderverbot aufrechtzuerhalten. Wir werden unser Bestes tun, um die Antarktis zu schützen. Aber vieles wird sich dort ändern. Das ist nun einmal die Realität. At the moment it's quite safe and isolation has been a protection. It's going to be hard to maintain a complete ban on it into the future. We'd like to, but I just realistically I think things will change in the future.